أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Wir haben bis jetzt, liebe Geschwister, die notwendigen Attribute behandelt. Die Attribute, die Allah subhanahu wa ta'ala unbedingt gebühren. Und diese Attribute muss der Muslim Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben. Denn sonst erkennt man nicht Allah subhanahu wa ta'ala als perfekt, wenn man ein Attribut von diesen Attributen nicht verinnerlicht. Jetzt, inshallah, fangen wir mit dem zweiten Teil, was die Aqida an Allah subhanahu wa ta'ala betrifft. Und zwar die Sachen, die in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala unmöglich sind. Und da haben wir wieder 20 Attribute. Imam Sanusi sagt in seinem Werk: وَمِمَّا يَسْتَحِلُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى 20 صِفَةً. Auf Deutsch sagt er: zur Kategorie dessen, was unmöglich ist in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, gehören 20 Attribute. وَهِيَ أَدْدَادُ الْعِشْرِينَ الْأُولَى, welche die Gegensätze der ersten 20 Attribute sind. Und die sind nämlich zuerst Al-Adam. Al-Adam, die Nicht-Existenz. Al-Adam, wahuwa diddul wujud, wahuwa ibaratun an la shay. Al-Adam heißt oder ist das Gegenteil von der Existenz. Al-Adam heißt die Nicht-Existenz. Anders gesagt, das Nichts. Also das Nichtssein in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala ist unmöglich, weil Allah subhanahu wa ta'ala existiert. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht existieren würde, ist in Bezug auf ihn subhanahu wa ta'ala unmöglich. Dann das nächste ist Al-Huduth. Al-Hudud auf Deutsch, das zeitliche Entstehen. Also, oder anders gesagt, einfach das Entstehen. Dass etwas entsteht, dass etwas geschieht, dass etwas geschaffen wird. Das sind alle Synonyme von Hudud. Kann man auch das Akzidenz sein, aber das ist auch ein bisschen kompliziert, aber wir bleiben bei diesen Erklärungen, und zwar das Erschaffensein oder das Entstehen, das zeitliche Entstehen. وَهُوَ ضِدُّ الْقِدَمِ. Also Al-Huduth ist das Gegenteil von Al-Qidam, von der Urewigkeit. فَالْقِدَمُ وَاجِبٌ لِلَّهِ تَعَالَى. Die Urewigkeit, dass Allah subhanahu wa ta'ala vor der ganzen Schöpfung existierte und dass Allah subhanahu wa ta'ala keinen Anfang hatte, ist ein Attribut, was Allah subhanahu wa ta'ala gebührt und was ihm zusteht, was notwendig ihm zusteht. Das Gegenteil von diesem Attribut, und zwar Al-Hudud, also das zeitliche Entstehen, ist in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala unmöglich. Dann das dritte Attribut wäre das Eintreten der Nicht-Existenz. Auf Arabisch Turu'u al-Adam. Turu'u al-Adam, und das ist das Gegenteil von Al-Baqa, dass Allah subhanahu wa ta'ala kein Ende hat. Turu'u al-Adam, je nach Aussprache, هو ضد البقاء فالبقاء واجب لله تعالى. Dass Allah subhanahu wa ta'ala niemals vergehen wird, dass Allah subhanahu wa ta'ala kein Ende hat, ist ein Attribut, was ihm zusteht, notwendigerweise. فَالْبَقَاءُ وَاجِبُ لِلَّهِ تَعَالَى وَطُرُوُ الْعَدَمُ Und das Eintreten der Nicht-Existenz ist in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala unmöglich. وَالْمُرَادُ بِطُرُوُ الْعَدَمُ الْإِنْقِدَاءُ بَعْدَ الْوُجُودُ Und damit ist gemeint, dass nicht mehr existiert, nachdem vorher existiert hat. Und das ist unmöglich in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Wir wollen inshallah auch auf andere Themen kurz hinweisen während des Vortrages. Vielleicht diese Themen werden sich nochmal wiederholen, wenn wir andere Punkte behandeln. Aber bei diesen drei Punkten ist es zu erwähnen, dass die Welt das Gegenteil von Allah subhanahu wa ta'ala ist, was die Attribute betrifft. Also alle Attribute, die Allah subhanahu wa ta'ala zustehen, sind bei den Geschöpfen nicht vorhanden. Und hier kommt ein Punkt, liebe Geschwister, und zwar über die Materie. Weil manche sagen, dass die Welt unewig ist, dass die Welt keinen Anfang hat, dass die Welt seit immer existierte. Zu solchem wird gesagt, wenn die Welt seit immer existierte, also sagen wir mal diese Atom, was sie als die Ursache von dem Universum sehen, nehmen wir an, diese Atom ist ewig. Ja, diese Teilchen, ja. Ich meine mit Atom also nicht im Sinne von Physik, sondern im Sinne von Kalam. Das ist diese Sache, die unteilbare Teilchen. Nehmen wir an, die ist unewig, wie die manche Philosophen behaupten, wie die westliche Wissenschaft behauptet. Das Ewige nach dem islamischen nach der islamischen Vorstellung ist etwas, was niemals vergeht und was nicht vergeht. Wenn dieses Teilchen ewig ist, dann soll sie immer noch existieren. Und das negieren diese Leute. Die sagen, sie existiert nicht mehr, sondern daraus ist was anderes entstanden. Also eine Eigenschaft, was zu dem ewigen Notwendigen zusteht, ist nicht bei diesem Teilchen vorhanden. Weil Al-Baqa, was wir jetzt gerade behandelt haben, das war die Endlosigkeit, hat dieses Teilchen nicht. Es hat eine Änderung gehabt bei diesem Teilchen. Also, wir haben die Unewigkeit in Bezug auf diesen Teilchen. Und das kann man bei allen anderen Sachen im Universum anwenden. Wir haben die Ewigkeit negiert im Zusammenhang auf diese Sache. Dann bleibt nur der andere Weg, das ist erschaffen. Das ist erschaffen und logischerweise, das was erschaffen ist, braucht ein Schöpfer. Dieser Schöpfer nennen wir Gott oder nennen wir Allah subhanahu wa ta'ala. Also die Unewigkeit der Materie kann man durch die Logik nicht beweisen, weil die Materie hat ständig Änderungen. Und wer Änderungen in seinem Wesen akzeptiert, ist laut Ilmul Kalam eine erschaffene Sache. Mehr darüber werden wir schon nochmal erzählen, wenn wir zu dem Punkt über das Thema reden, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Schöpfer ist und dass die Welt erschaffen wurde. Das vierte Attribut, liebe Geschwister, ist Al-Mumatalatu lil-Hawadith. Al-Mumatalatu lil-Hawadith, das heißt die Ähnlichkeit mit den zeitlichen Dingen. Was heißt die Ähnlichkeit mit den zeitlichen Dingen. Imam Sanusi sagt in seinem Werk, wie an Yakuna Jurmen oder Jirmen, je nach Aussprache. Und das heißt auf Deutsch, indem er ein Körper wäre. المماثلة للحوادث هي ضد المخالفة الواجبة لله تعالى. Dieses vierte Attribut ist das Gegenteil von dem vierten notwendigen Attribut, was wir schon mal erwähnt haben. Dass Allah subhanahu wa ta'ala anders ist als die Geschöpfe. والمماثلة مستحيلة على الله تعالى. Dass die Ähnlichkeit mit den Dingen ist unmöglich in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. والمماثلة عبارة عن المشابهة للحوادث في الذات والصفات والأفعال. Die مماثلة, also die Ähnlichkeit mit den Dingen, geschieht sowohl im Wesen als auch, also die Nicht-Ähnlichkeit meine ich, geschieht sowohl im Wesen als auch in den Attributen als auch in seinen Handlungen. فَيَسْتَحِيلُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ تَأْخُذَ ذَاتَهُ قَدْرًا مِنَ الْفَرَغِ فَيَسْتَحِيلُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ تَأْخُذَ ذَاتَهُ قَدْرًا مِنَ الْفَرَغِ Das heißt, es ist unmöglich in Bezug auf das Wesen Allah subhanahu wa ta'ala. Und es ist unmöglich in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, dass sein Wesen einen Platz nimmt, einen leeren Raum nimmt oder eine Leere im Raum nimmt. فَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ تَعَالَى أَنْ يَكُونَ جُرْمًا Es ist unmöglich in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, dass er ein Körper wäre. أو يكون عرضا يقوم بالجرم. Die Gelehrten von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, die sagen, die Existenz außer Allah subhanahu wa ta'ala hat zwei Formen. Zwei Formen von Existenz. Entweder ist es eine Substanz oder ist es eine Eigenschaft. Die Substanz ist etwas, was in sich bestehen kann. Also die braucht keinen Platz, um zu existieren. Also kein Substrat, wo sie existieren soll. Zum Beispiel ein Atom, sie kann allein stehen. Oder ein Tisch kann allein stehen. Aber eine Eigenschaft kann nicht allein stehen. Also Eigenschaft braucht ein Wesen, was man dieses Eigenschaft zuschreiben soll. Zum Beispiel Vaterschaft. Vaterschaft kann nicht allein existieren. Vaterschaft ist was ein Wesen braucht. Man kann ein Wesen als Vater nennen, erst wenn er Kinder hat und so. Und diese Eigenschaft, Vaterschaft, existiert nicht allein, sondern sie ist immer in Bezug mit einem Wesen. Oder du sagst, die Bewegung. Die Bewegung ist auch eine Eigenschaft. Es ist nicht was Materielles, sondern es steht immer im Zusammenhang mit einem Substanz, mit einem Wesen. وَيَسْتَحِيلُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَكُونَ فِي جِهَةٍ لِلْجُرْمِ بأن يكون فوق العرش مثلا أو تحته أو يمينه أو شماله أو أمامه أو خلفه. Es ist auch unmöglich in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, dass er eine Richtung nimmt. Also dass er eine Richtung eine Richtung gegenüber einem anderen Geschöpf nimmt. Zum Beispiel, es ist unmöglich, dass er über dem Thron wäre. Über dem Thron im Sinne von Ort natürlich. Au tahtahu, oder unter dem Thron wäre. Oder im Rechten von Thron wäre. Oder im Linken von Thron wäre. Oder vor dem Thron oder hinter dem Thron. لأن الله تعالى لو كان في جهة للجرم لكان جرما. Weil, wenn Allah subhanahu wa ta'ala nimmt eine Richtung in Bezug auf einen Körper, dann wäre er auch unbedingt ein Körper. Warum? Man kann nicht sagen, das haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt, aber das wiederholen wir, inshallah. Man kann nicht sagen, die Liebe ist im Kühlschrank. Du kannst auch nicht sagen, mein Wut ist im Schrank. Oder du kannst nicht sagen, mein Spaß ist unter dem Tisch. Das sind alle Eigenschaften, sind keine Substanzen. Die nehmen keinen Platz. Also wenn du einen Platz einem Wesen zuschreibst, dann ist dieser Wesen auch ein Körper. Du sagst zum Beispiel, der Glas ist auf dem Tisch. Also wenn du das sagst, dann beide sind Körper. Nur zwei Körper, die können eine Richtung haben. Also in Bezug auf den anderen. Der eine ist oben, der andere ist unten. Der eine ist im rechten, der andere ist im linken. Also Sachen, die nicht, die keine Substanz sind, können kein Platz nehmen in Bezug auf andere. Oder keine Richtung nehmen in Bezug auf andere. Deswegen sagen wir zu denjenigen, die sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala über den Thron wortwörtlich wäre, dann sie schreiben ihm, ob sie das wollen oder nicht wollen, einen Körper zu. Deswegen haben die Gelehrten ihnen die Bezeichnung Mushabbiha gegeben, der Mujassima, die Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala einen Körper zu schreiben und Allah mit der Schöpfung vergleichen. Deswegen, dass diese Leute, die verstehen diese Eigenschaften nicht, was eigentlich jeder Muslim von Anfang an wissen soll. Die haben das nicht begriffen, sie haben nicht Allah subhanahu wa ta'ala die Eigenschaften, die ihm gebühren, zugeschrieben und die ihm nicht gebühren in seinem Bezug auf seinen Bezug negiert. Also wir haben gesagt, لأن الله تعالى لو كان في جهة الجرم لكان جرما ولو كان جرما لانتفت المخالفة ونفي المخالفة عن الله محال. Also er sagt Imam Sa'id Fouda, wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala eine Richtung in Bezug auf einen Körper zuschreiben, dann wäre Allah subhanahu wa ta'ala auch unbedingt ein Körper, hasha lillah. Und wäre er ein Körper, dann hat man ihn verglichen und sie hat einen Punkt, was ähnlich mit anderen Geschöpfen teilt. Also er teilt auch eine Eigenschaft von den Geschöpfen, und zwar in eine Richtung sein, in Bezug auf einen anderen Körper. Und wenn wir das Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben, dann hat man die Eigenschaft oder das Attribut, die nicht Ähnlichkeit Allahs widerspricht, und das ist unmöglich. Und hier eine Sache, ويستحيل على الله تعالى أن تكون له جهة في نفسه بأن يكون له يمين أو شمال أو فوق أو تحت أو قدام أو خلف، لأنه لو كان كذلك لكان جرما، وهذا من أوجه الماثلة المماثلة المستحيلة باعتبار الذات، وهو مما ينتجها بواسطة الجرمية. أزاكت إمام سعيد فودة فصأوخ unmöglich in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala ist die Existenz von Richtungen, aber in seinem Bezug. Am Anfang, wir haben geredet, in Bezug auf andere Geschöpfe. Zum Beispiel, du sagst, er ist über dem Thron, neben dem Thron. Und jetzt negiert man, dass das Wesen von Allah subhanahu wa ta'ala auch Richtungen hat. Zum Beispiel, du sagst nicht, er ist im Rechten von Allah, im Linken von Allah, über Allah, unter Allah, dann du schreibst auch automatisch ein Körper Allah subhanahu wa ta'ala, weil nur die Körper haben diese sechs Himmelrichtungen. Imam Sa'id Fouda sagt, وَالْمُجَسِّمَةُ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أَتْبَاعِ ابْنُ تَيْمِيَةِ يُثْبِتُونَ يَدَيْنَ لِلَّهِ تَعَالَى وَيَقُولُونَ إِنَّ مَعْنَاهُمَا فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَمَعْنَاهُمَا فِي حَقِّ الْمَخْلُوقِ إلا أنهم لا يصرحون بلفظ الجارحة والجزء لأنه لم يرد، ولئلا يتوهم الواحد أنهما يجوز انفصالهما عن ذات الله تعالى عن ورائهم، وأن هاتين اليدين كل منهما في جهة من الأخرى. دي أنت قمفستن أنت دن حنابلة أنت فندن لوتن دي ابن تيمية فولجن دي زاجن dass Allah subhanahu wa ta'ala zwei Hände hätte. Und die sagen, dass diese zwei Bedeutungen von Hand soll man wortwörtlich Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben. Und dass die Bedeutung von Hand in Bezug auf die Menschen, das ist dieselbe Bedeutung von Hand in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala Haja. Die sagen aber, wir wissen nicht, wie sie aussehen, diese Hände. Und sie vermeiden das Wort Körperglied oder das Wort Teil. Weil wenn sie das benutzen, dann werden sie leicht entblößt. Dann wird es für die Laien schlecht erkennbar, dass sie in Irre sind. وَلِأَلَّا يَتْوَهَمَ الْوَاحِدُ أَنَّهُمَا يَجُزُّ انْفِصَالَهُمَا عَنِ ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ رَأِيهِمْ. Aber die sagen, أَنَّ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ كُلُّ مِنْهُمَا فِي جِهَةٍ مِنْ أُخْرَى. Die sagen, dass diese zwei Hände, jede Hand ist in eine andere Richtung in Bezug auf die andere Hand, أعوذ بالله وحاشا لله. وما ذلك إلا لأنهم يعتقدون أن هاتين اليدين أعضاء وجوارح. Und das kann nur jemand glauben, der denkt, dass die Hände von Allah subhanahu wa ta'ala Körperglieder sind und Glieder gliedermaßen sind. في المعنى ولكنهم يمنعون من إطلاق اسم الجزء والجارح عليهم. وهذا كله باطل عند أهل السنة. لَا يَجُزُ إِثْبَاتُ لِلَّهِ تَعَالَى. Das ist alles باطل. Das ist alles irre bei أهل السنة والجماعة. وَقَدْ نَاقَشُوا واحد منهم قد تربى على عرش المشيخة صرح بكل وضوح الله تعالى هو قدر وأن معنى القدر عنده هو نفس معنى الحجم والحيز، ولكنه لا يصف الله تعالى بلفظ الحجم لأن هذا اللفظ غير جميل. فالمسألة عند هؤلاء مسألة ألفاظ لا معنى. Er sagt Imam Sa'id Fuda, einmal habe ich mit einem Wahhabi diskutiert und sie hat gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein Maß hatte. Aber er benutzt den Begriff Maß nicht, weil er das unhübsch, unschön in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala findet. Deswegen vermeidet er dieses Wort und wir haben schlimmere Sachen von solchen Leuten gelesen. ويستحيل على الله تعالى أن يتقيد بمكان. It is unmöglich in Bezug auf Allah سبحانه وتعالى dass ein Ort ihn begrenzt. وحقيقة المكان هو استقرار جرم على جرم. Und die Bedeutung von Platz oder von Ort ist die Niederlassung von einem Körper auf einem anderen Körper. فالمستقر عليه هو المكان worauf man sich niederlässt ist der Ort لأن الله تعالى لو كان له مكان لكان جرما. Weil hätte Allah سبحانه وتعالى ein Ort oder ein Platz, dann wäre er unbedingt ein Körper gewesen. ولو كان جرما لانتفت المخالفة ونفي المخالفة عن الله تعالى محال. Und wäre er ein Körper, dann wäre er ähnlich mit der Schöpfung und das ist unmöglich in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Negierung des Ortes beinhaltet auch indirekt die Negierung von den Grenzen. Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht zu grenzen. Ist nicht zu grenzen. ويستحيل على الله تعالى الزمان فيستحيل عليه أن يمر عليه زمان لأن الله تعالى لو مر عليه زمان لماثل الحوادث. Was auch unmöglich in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unter oder von der Zeit begrenzt wäre, dass seine Existenz von der Zeit abhängen würde, und das ist auch unmöglich in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, dann hätte die Zeit ihn begrenzt, wäre er abhängig von der Zeit, wäre seine Existenz abhängig von der Zeit, dann wäre er wie die Geschöpfe, dann hätte er eine Ähnlichkeit mit den Geschöpfen, und das ist, wie gesagt, unmöglich in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann wäre seine Macht und sein Wille auch nicht absolut, sondern es müssen von der Zeit begrenzt. Das heißt, er kann Sachen nur tun, nur wenn eine Zeit eintrifft, oder er will etwas machen, aber die Zeit dafür ist noch nicht da, also er muss warten. Das ist alles unmöglich in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Vielmehr, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Schöpfer vom Ort und von der Zeit. ويستحيل أن تتصف ذاته العلية بالصفات الحادثة مثل الحركة والسكون وغيرهما، لأن حدوث صفة يلزم منه حدوث الموصوف، وهذا من أوجه المماثلة المستحيلة باعتبار الصفات، وهو مما ينتجها مباشرة. Was auch unmöglich in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass er Attributen erwirbt, Attributen bekommt, was er nicht hatte. Dass Attributen in seinem Wesen entstehen, was nicht existieren. Wie zum Beispiel die Bewegung oder das Stillhalten oder etwas in seinem Körper geschieht, zum Beispiel Reden mit Buchstaben und Lauten, das sind alle Attribute, die mit der Zeit abhängen, Attribute, die nicht ewig sein können. Und ein Attribut, was nicht ewig sein kann, weist darauf hin, dass das Wesen, welches diese Attribute hat, auch nicht ewig ist, und das ist auch in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala nicht unmöglich. Deswegen sagen die Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dass diese Ahadith, wo steht, dass Allah subhanahu wa ta'ala runterkommt zum unteren Himmel, oder dass er zu seinen Diener läuft, und solche Begriffe, die man im Koran und Sunnah findet, die soll man in ihrem Zusammenhang verstehen, und nicht so aus dem Zusammenhang rausreißen und sagen, das ist ein Attribut, was man dem Wesen von Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben soll. Weil so kommt man in Widerspruch sowohl mit anderen Texten, die klar sind, als auch mit diesen Attributen, die Allah subhanahu wa ta'ala zustehen. ويستحيل أن تتصف ذاته العلية بالصغر أو الكبر، فالصغر عبارة عن قلة الأجزاء والكبر عبارة عن كثرتها. Was auch unmöglich in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, dass man sagt, sein Körper, wenn man sagt, Allah subhanahu wa ta'ala wäre ein Körper, ist groß oder klein. Das ist auch Kufr. Das darf man nicht sagen. Also man darf nicht sagen, das Wesen von Allah subhanahu wa ta'ala ist groß, das Wesen von Allah subhanahu wa ta'ala ist klein, weil das Großsein, das Kleinsein ist eine Bezeichnung, ist ein Attribut, eine Eigenschaft von den Geschöpfen, die aus verschiedenen Teilen entstehen. Sachen, die viele Teilchen beinhalten, sind große Dinge. Dinge, die kleine, die wenige Teilchen beinhalten, sind kleine Dinge. Also wenn du das Großsein, das Kleinsein Allah subhanahu wa ta'ala zuschreibst, dann schreibst du ihm auch indirekt zu, dass er aus verschiedenen Teilchen entsteht. Wenn im Koran steht, فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ, oder wenn du sagst, Allahu Akbar, und wenn du also die Großheit, die Allah subhanahu wa ta'ala zuschreibst, dann ist das nicht die Größe im Sinne von Maß und Begrenzung, sondern das ist die Größe von seinem Rang und von seiner Majestät. Allah subhanahu wa ta'ala ist über allem, über alle seine Geschöpfen, seine Macht ist über alle seine Geschöpfen, sein Rang ist auch über sein Geschöpfen und seine Majestät. Das meint man, wenn man sagt, Allahu Akbar, oder Allah subhanahu wa ta'ala ist über den Himmel, oder Allah subhanahu wa ta'ala ist über dem Thron. Man meint damit die Hoheit im Sinne von Ranges und im Sinne von Majestät, die ihm Allah subhanahu wa ta'ala gebühren, wie unsere Gelehrten erklärt haben. Allah subhanahu wa ta'ala, also was auch unmöglich in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, dass er etwas braucht. Dass er etwas braucht oder Lust, etwas zu tun. Das darf man auch nicht sagen in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Man darf nicht sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat das gemacht, weil er Lust hatte, das zu erreichen. Oder Allah subhanahu wa ta'ala wollte etwas erreichen und er hat das geschaffen. Das darf man in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala nicht sagen, das soll man negieren. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht solche Temperamente wie die Menschen. Aber man soll nicht die Weisheit von Allah subhanahu wa ta'ala negieren. Dass Allah subhanahu wa ta'ala keine Zwecke, keine Ziele erreichen wollte, heißt nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Handlungen von Allah subhanahu wa ta'ala keine Weisheit beinhalten. Das sind zwei verschiedene Sachen. Die Weisheit von Allah subhanahu wa ta'ala ist in allen Handlungen zu finden, in allen Geschöpfen zu finden, ob wir das erkennen oder gar nicht erkennen. Also ob uns das bekannt wird oder verborgen bleibt. Aber dass man sagt, Allah subhanahu wa ta'ala etwas bräuchte oder dass Allah subhanahu wa ta'ala etwas erreichen wollte, das darf man nicht sagen. وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَكُونَ قَائِمًا بِنَفْسِهِ. Es ist auch unmöglich in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, dass er nicht in sich existiert. Oder dass er nicht in sich existieren würde. Weil wir haben am Anfang gesagt, dass ein Attribut, was Allah subhanahu wa ta'ala zusteht, ist dass er in sich existiert, also die in sich Existenz. Wenn man sagt, er existiert nicht in sich, dann hat man das Attribut von Allah subhanahu wa ta'ala, was ihm zusteht, negiert. Und das ist auch Kufr, das darf man nicht sagen. بأن يكون صفة حيثة أو قديمة تقوم بمحل. Denn so würde man Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben, dass er etwas anderes benötigt, damit er existieren könnte. Das heißt, er wäre wie eine Eigenschaft, was in einem Essenz existiert. أو تحتاج إلى مخصص فيستحيل على الله تعالى أن يحل بذات كما تحل الصفة في موصوفها كما تدعي النصارى والباطنية المنحرفون عن الصراط. فالنصارى قالوا حل الإله بذات عيسى، والباطن طائفة منحرفة قالوا الولي الكامل يحل الله فيه. Das ist genau was die Christen und was die Batinier sagen. Die Christen sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich inkarniert hat im Wesen von Isa, der Mensch nennen. Also sie haben gesagt, der Mensch und der Gott sind eins geworden. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala benötigte einen Körper, um zu existieren auf dieser Erde. Und die Batinier ist auch eine Sekte innerhalb der islamischen Landschaft, aber die Mehrheit zählen sie nicht als Muslime, sagen, dass der Waliyul Kamil, also der perfekte Wali, ist eine Person, in der Allah subhanahu wa ta'ala existieren würde. Und das ist auch ein purer Kufr, was aus der Milla von dem Islam rausbringt. لأن الله لو حل في شيء لكان صفة له ولو كان صفة له لم يصح وصفه بصفات المعاني والمعنوية لأن المعنى لا يقوم بالمعنى weil würde Allah سبحانه وتعالى in einem Wesen existieren, so einem Körper existieren, dann wäre er selbst ein Attribut. Dann wäre er selbst ein Attribut und ein Attribut kann nicht Attribute haben. Also Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er ein Attribut wäre, dann kann er keine Attribute haben. Du kannst dann nicht sagen, dass Allah wissend ist, hörend, allwissend, allmächtig, urewig, weil ein Attribut hängt mit einem Wesen zusammen. Ein Attribut kann nicht im Bezug kann nicht mit einem anderen Attribut abhängen. Also, die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala ähneln den Eigenschaften von den Geschöpfen nicht und sein Wesen ähnelt den anderen Wesen von den Geschöpfen nicht und seine Handlungen ähneln den anderen Handlungen nicht. ويستحيل الله تعالى أن يفتقر إلى مخصص لأنه لو احتاج إلى مخصص لكان حادثا والحدوث على الله محال الله سبحانه وتعالى benötigt auch keine höhere Instanz was ihn in die Existenz bringt oder aus der Existenz rausbringt. Das ist auch Kufr. Also man soll nicht sagen, es gibt eine höhere Instanz über Allah سبحانه وتعالى, was Allah subhanahu wa ta'ala benötigen würde. Das ist auch Kufr, das ist gegen das Attribut, das er in sich existiert, also qa'imun bidhati. وَيَسَّحِيلُ أَنْ لَا يَكُونَ وَاحِدًا. Es ist auch unmöglich, dass er nicht eins wäre. فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الله واحدا لا مركبا في ذاته. الله سبحانه وتعالى ist eins und nicht aus verschiedenen Teilen. أو يكون له مماثل في ذاته. Oder er hätte ein anderes Wesen. أو في صفاته. أو يكون معه في الوجود مؤثر في فعل من الأفعال. فيستحيل أن يكون لأحد من المخلوقين صفات كصفات الله تعالى بأن تكون له قدرة توجد وإرادة تخصص. Das sind inshallah Eigenschaften, was wir morgen behandeln werden. Also wir machen bis zu diesem Punkt inshallah heute. Morgen machen wir weiter mit den Eigenschaften, die in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala unmöglich sind, was der Gläubige, was der Muslim in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala negieren soll. Weil wenn man sie nicht negiert, dann schreit man sie Allah subhanahu wa ta'ala zu. Und wenn man sie Allah subhanahu wa ta'ala zuschreibt, dann negiert man automatisch die Attribute, die Allah subhanahu wa ta'ala notwendigerweise zustehen. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم وللسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين المجيد. وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين المجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.